Es ist klar, ein Digger, so wie eine Detonation. Alles in sich zerreißen, so wie der Rap und der Ton. Und ich flipp diese Strophen ultra dynamisch ein. Digger, es muss knallen, Digger, knallen wie Vulkangestein. Es muss knallen, so wie Sprengstoff, knallen, so wie Dynamit, knallen wie bei Hancock, knallen, so wie dieses Lied. Denn es muss was geschehen, dass es hart knallt. Gemeinsam sprengen wir jeden Asphalt. Und wenn ich sag, es muss es knallen wie ein Meteorit, der einschickt auf die Erde überall. Lasst uns diesen Track feiern, Tanzball-Style. Weil die Leute fallen schon lang nicht mehr den Gang am Scheiß. Etwas Neues muss her, etwas Neues, das knallt. Die Beine schwingen, da stehen sie auf einen feurigen Ball. Wenn Leute reden, sie wollen etwas knallhaft, ist das Endergebnis Dreck, so wie Abfall. Und für mich spielt's im Radio nur Shit, der nicht ist, wie er ist, weil die Hits entscheiden leider nur die Klicks. Etwas anderes können wir uns heutzutage nicht erwarten. Alle Musiker im Lande hier fragen nach dem Chart. Doch sie fragen sich nicht, ob Musik auch berührt, ob sie knallt, ob sie bereit ist für die nächste Tür. Als Rob in der Rakete, eine Pistole, die laut ist. Probier's aus und du merkst, wie du drauf bist. Bam! Es muss knallen, Digger, so wie eine Detonation. Alles in sich zerreißen, so wie der Rap und der Ton. Und ich flipp diese Strophen ultra dynamisch ein. Digga, es muss knallen, Digga, knallen wie Vulkangestein. Es muss knallen, so wie Sprengstoff, knallen, so wie Dynamit, knallen wie bei Hancock, knallen, so wie dieses Lied. Denn es muss was geschehen, dass es hart knallt. Gemeinsam sprengen wir jeden Asphalt. Es muss knallen, Digga, wie bei einer Schlagbohrmaschine. Die ganze Erde zersetzen, die ich so tragisch verbiege. Ich bin da voller Liebe, ihr dürft mich nie hassen. Wie, was denn, ja Mann, ich habe noch Dynamitmassen. Und ich bringe die ganze Ladung zum Einsatzwagen. Keine Fragen, denn wenn ich Gas gebe, dann steigt der Atem. Die ganze Mauer muss weg, das ist die Aussage jetzt. Wir sprengen alles in die Luft, auf dein zu sauer Geschäft. Es geht ratatatatatat, dann ist es weg, ist es weg, ist es weg. Ja Mann, dicker Treffer versenkt, die ganze Kette gesprengt. Mit einer Daumenbewegung auf diesen roten Knopf gedrückt und vertraut auf das Plenum. SGD um Sprengstoff, Fachwissen, wie wir detailliert den Engpass abwickeln. Ständig Schnaps trinken, das sind eure Sprengstoffexperten, die ihren Job ausführen, sich am Ende bewerten. Es muss knallen, Digger, so wie eine Detonation. Alles in sich zerreißen, so wie der Rap und der Ton. Und ich flipp diese Strophen ultra dynamisch ein. Digger, es muss knallen, Digger, knallen wie Vulkangestein. Es muss knallen, so wie Sprengstoff, knallen, so wie Dynamit, knallen wie bei Hancock, knallen, so wie dieses Lied. Denn es muss was geschehen, dass es hart knallt. Gemeinsam sprengen wir jeden Asphalt. Es muss knallen, Digger, so wie eine Detonation. Alles in sich zerreißen, so wie der Rap und der Ton. Und ich flipp diese Strophen ultra dynamisch ein. Digger, es muss knallen, Digger, knallen wie Vulkangestein. Es muss knallen, so wie Sprengstoff, knallen, so wie Dynamit, knallen wie bei Hancock, knallen, so wie dieses Lied. Denn es muss was geschehen, dass es hart knallt. Gemeinsam sprengen wir jeden Asphalt.